Harter Winter. Nachdem vor etwa 150 Jahren die Indianer endgültig von ihrem eigenen Land vertrieben worden waren, hatten diese gefragt, wo sie mit all ihren Leuten denn nun hingehen sollten. Der weiße Mensch hatte ihnen daraufhin einige karge Stücke Land reserviert. In diesen Reservationen sollten sie nun leben. Es war weit weg von den Orten, an denen die Indianer aufgewachsen waren, und auch längst nicht so schön dort. Weil der weiße Mensch Angst hatte, die Indianer könnten einfach wieder weglaufen, baut er in der Nähe jeder Reservation ein kleines, befestigtes Fort für einige seiner Soldaten. Die sollten gut aufpassen, dass die Indianer auch da bleiben. Im Herbst des ersten Jahres in ihrer neuen Heimat, weit im Norden, fragten die Krieger ihren Häuptling und Medizinmann, wie viel Feuerholz sie für den bevorstehenden Winter suchen sollten. Sie waren ja alle zum ersten Mal an diesem Ort und kannten das Klima noch nicht. Der Häuptling sah sich den Himmel an und sagte: Sammelt besser etwas mehr Holz für den Fall, dass ein harter Winter uns an diesem Ort überrascht. Eigentlich wusste der Häuptling aber auch nicht so genau, womit sie rechnen mussten, denn er war ja ebenfalls neu in der Gegend. Aber er hatte eine Idee. Der weiße Mensch, der es sogar über das große Wasser geschafft hatte und mit seinen modernen Waffen und seiner Technik alle roten Menschen besiegt hatte, würde doch auch sicher großes Wissen über das Wetter und die Jahreszeiten haben. Also setzte sich der Häuptling am folgenden Tag seinen weißer Menschhut auf und ging zu dem Fort seiner Reservation. Dort angekommen, fragte er den Offizier: Kann mir der weiße Mensch mit seinem großen Wissen sagen, ob es ein harter Winter werden wird? Der Offizier nickte: Ja, ich denke schon, es wird ein harter Winter. Der Häuptling ging zurück zu seinem Stamm und sagte seinen Kriegern, dass sie noch mehr Feuerholz sammeln sollten, denn der weiße Mensch habe sein Wissen mit ihnen geteilt und vor einem harten Winter gewarnt. Also zogen die Krieger wieder aus und sammelten mehr Feuerholz. Als sie mit dem Holz aus den weit entfernten Wäldern zurückkamen, berichteten sie dem Häuptling, dass sie weiße Menschen beim Holzsammeln getroffen hatten. Der Häuptling war erstaunt. Wenn die Weißen mit all ihrer modernen Technik auch mehr Holz brauchten, würde es sicher ein sehr strenger Winter werden. Zur Sicherheit setzte er sich wieder seinen Hut auf und besuchte am nächsten Tag erneut den Offizier, um noch einmal nachzufragen. Ist der weiße Mensch sicher, dass es ein harter Winter werden wird? Der Offizier antwortete: Ja, ja, es wird mit ziemlicher Sicherheit ein sehr strenger Winter werden. Der Häuptling eilte zurück und schickte seine Krieger aus, noch mehr Feuerholz zu sammeln. Der mächtige weiße Mensch habe ihn vor einem extrem harten Winter gewarnt, sagte er ihnen. Die Krieger sammelten tagelang von morgens bis abends Feuerholz. Sie berichteten, dass die Weißen auch sammelten und dass nicht mehr viel übrig sei. Sie fragten den Häuptling, ob sie ein paar Bäume fällen sollten. Der wollte vor seiner Entscheidung lieber noch einmal den Offizier befragen, also setzte er sich wieder den Hut auf und machte sich auf den Weg zum Fort. Er fragte den Offizier noch einmal: Ist der weiße Mensch sicher, dass es ein sehr strenger Winter werden wird? Und der Offizier sagte: Oh ja, wir sind uns ganz sicher, dass es der strengste Winter wird, den wir je erlebt haben. Der Häuptling machte sich nun Sorgen um seinen Stamm, Er wollte jetzt auch den Zauber kennenlernen, der es den weißen Menschen ermöglichte, schon im Herbst zu wissen, wie kalt es im Winter werden wird. Also fragte er weiter. Woher habt ihr das Wissen über den Winter? Der Offizier antwortete, das ist einfach. Niemand kennt dieses Land so gut wie die Indianer. Also beobachten wir, wie viel Holz die Indianer sammeln. Und die sammeln so viel Holz, dass wir annehmen müssen, dass es der härteste Winter aller Zeiten wird. Der Häuptling bedankte sich und ging lachend zurück zum Lager seines Stammes. Er hatte verstanden, dass ihr eigenes Holzsammeln das einzige Zeichen ist, das der weiße Mensch für den Winter deutete. Sie waren also auf sich selbst hereingefallen. Es wurde ein sehr milder Winter mit wenig Schnee, und die Krieger mussten für eine sehr lange Zeit nicht mehr Holz sammeln gehen.